Yeah. Abend, alle. Ja, ich war auf der Postalm letzte Woche. So I was at Postalm last week. Und es waren echt viele urgeniale Messages. And they were really great messages. Einfach wieder über also overcoming negative filters. About overcoming negative filters. Und ja, ich ja, es ist mir einfach aufgefallen, dass ich einfach auch voll viele negative Filter bei mir im Leben habe. And I was really made aware that I have so many negative filters. Also zum Beispiel irgendwie bei der stillen Zeit, dass ich mir immer denke, boah, passiert eh nichts. For example, when I have my quiet time and I think, oh, I'm not going to get anything anyway. Und schaut einfach, dass du damit aufhört und eure Erwartungen hochschraubt. And just try to stop that negative filter and let your expectation really hit the roof. Ja, weil, ja. Jesus gibt uns innere Stärke und macht uns einfach Because Jesus groß. Gives us inner strength. Ja, und so einfach, wie ich hinkommen bin, der letzte Woche, and so, as I got there, habe ich mir gedacht, boah, 70 Kinder, ich pack's nicht. I thought, 70 children with us in the youth hostel. Alle uranstrengend. I can't take it. It's going to be really strenuous. Und war eigentlich urnegativ drauf und dachte, pff, echt nicht chillig, hey? And I was really kind of negative about it and I thought, this is not relaxing. Und dann halt, habe ich einfach schon ein bisschen mit den Karten gespielt und so. But then I started to play with them, played cards. Und hab gesehen, wie der John, der halt da war aus England. And then I saw how John, who was visiting from England, mit denen Fußballtraining gemacht hat und die voll dabei waren. He played soccer with them every day and they were so into it. Yeah. Und dann halt am Donnerstag hat eben der Ottmar die Idee gehabt, dass wir irgendwie so einen Morgengottesdienst machen mit allen. And so then on Thursday, Ottmar had the idea to invite them to the service Thursday morning. Und es war einfach so, so voll gesegnet. And it was so incredibly blessed. Echt, die Kinder wieder so dastehen und singen I'm free, hey, urcool. The kids were just so into it, singing I am free, it was so also cool. Voll dabei. They were totally into it. Und am Abend war dann eben nochmal ein Gottesdienst und eigentlich hätten die entweder filmen schon können. And in the evening, they could have watched a film. Oder, also, und 10 oder so waren nochmal im Gottesdienst freiwillig und waren voll dabei. Or they could come to service and about 10 of them came and they were really right there with us. Es war einfach, ja, da ist der John und you can see there's John, who played with them every day. Da, das ist eben der Ronnie, der hat den Cajon gespielt und this is Ronnie, who was playing the Cajon. Ja, da, einfach nur urhappy. You can see these kids were just so happy. Es war so cool, voll gesegnet. It was really cool, it was so blessed. Und eben am Anfang der Woche war ich urnegativ und dann am letzten Tag habe ich, so, hab ich halt mal gedacht so, hey, nächstes Jahr fahre ich da mit, als Mitarbeiter. So in the beginning of the week I was so negative about it, but by the end of the week I said to myself, okay, next year I'm going to go there as a counselor. Und eigentlich freue ich mich drauf, das zu tun. And I'm really excited about it. Und ich will einfach doch sagen, es ist so cool, einfach was für Potenzial in so diesen Kindern steckt. Und, Alter, reached out, hey, es ist urleibernd, das ist voll tausende Kinder, hey. And it's just incredible if you think the potential that's in each one of these kids and really we should think about reaching out to them, investing in them. Ja, passt. Okay, that's it. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. Our hearts. In unsere Herzen hinein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Genesis chapter 17, God said to Abraham. Im 1. Buch Mose Kapitel 17 sagt Gott zu Abraham. Sarah is going to get pregnant, and you're going to have a son. Sarah wird schwanger werden, und du wirst einen Sohn von ihr haben. Abraham's response. Abrahams Reaktion. He fell on his face. Er fiel auf sein Angesicht. And he laughed his head off. Und er hat sich einfach nur kaputt gelacht. And he was thinking to himself all these strange thoughts. Und dann hat er all diese seltsamen Gedanken bekommen. My wife's gonna be pregnant at 90. Meine Frau mit 90. And I'm also gonna schwanger. Be a dad at 100. Und ich werde Papa werden mit 100. And he just laughed. Und er hat nur gelacht. And he said, "Come on, God." Gott, schau. Let my son Ishmael be blessed. Lass doch meinen Sohn Ishmael gesegnet sein. 13 years old. Let him be blessed. Er war 13 Jahre alt. Lass ihn gesegnet sein. Let's just save us all this embarrassment and, you know, like impossibilities. Lass uns einfach diese Beschämung ersparen und diese Unmöglichkeiten. Just do it the easy way. Mach's einfach auf die einfache Weise. And God said no. Gott sagt nein. You're gonna have a child through Sarah. Und du wirst ein Kind haben. Durch Sarah. Now here's our principle tonight. Und hier kommt unser Prinzip and heute never Abend. Forget this. Nie vergiss das. If God could tell you what he was going what he wants to do with your life. Vergesst das nie, wenn Gott euch sagen könnte, was er mit eurem Leben vorhat. Right now. Wenn er es euch heute sagen würde jetzt. You would laugh your head off. Ihr würdet euch kaputt lachen. Because you wouldn't believe it. Ihr würdet es nicht glauben. It'd be like God telling me, Rob. Das wäre so, als wenn Gott mir sagen würde, Rob. In the next Olympics. Bei der nächsten Olympiade. You and Mary. Du und Mary. Are going to win the figure skating championship. Werden die Meisterschaft im Eistanz gewinnen im Paarlauf. So you're right. Tell me about it. Come on. Save yourself the trouble. Also macht er keine Schwierigkeiten. That's ridiculous. Das ist lächerlich. Or is it? Oder? I want you to watch this video. Schaut mal auf dieses and, Video. Just a little bit about laughing. Bisschen über das Lachen. See what you think of this. Watch this one more time. Also schauen wir das nochmal an. But this time let yourself go. Just laugh. Really purpose diesmal, to laugh. Lass einfach los und lach don't, einfach. Don't hold it back. Just halt es nicht zurück. Let it go. All right? Let's watch it one more time. Schauen wir es nochmal an. Oh my gosh. Okay. If you knew God's plan for your life, wenn du Gottes Plan kennen würdest für that's dein Leben, how you would be laughing. Genau so würdest du lachen. Really? Wirklich. Now think of Michi. Denk mal an Michi. Michi shows up at Postdam. Der Michi kommt zu Postdam. Sees these 70 kids. Er sieht die 70 Kinder. And goes right into his negative filter. Und direkt ist in diesen negativen Filter drin. Thinks, oh my goodness. Denkt sich, oh meine Güte. It's going to be a miserable time. Das wird schrecklich all werden. All of these kids. Ah, all die Kinder. Stress. Der Stress. Within a few days, aber innerhalb von ein paar Tagen, he will make a commitment. Kommt er dahin, dass er eine Verbindlichkeit eingeht? To go back next year, nächstes Jahr nochmal zurückzugehen. Volunteer his time, freiwillig seine Zeit zu geben. To work with those kids, um mit diesen Kindern zu arbeiten. Now, if God had said to him in that moment, wenn Gott am Anfang in dem Moment ihm da gesagt hätte, when he was in his negative filter, als er diesen negativen Filter da, pulled him aside. Nach diesem negativen Filter gedacht hat, wenn ihn beiseite genommen hätte said, Michi, und ihm gesagt hätte, Michi, listen to me. Hör mal zu, Michi. Next year, nächstes Jahr you will be working with these kids, wirst du mit diesen Kindern arbeiten and it will be the joy of your life. Und es wird die Freude deines Lebens sein. He would have laughed his head off. Er hat sich kaputt gelacht. It's the same thing with us. Das Gleiche bei uns. What God is preparing us for, we cannot imagine. Wofür Gott uns vorbereitet, können wir uns gar nicht vorstellen. Because it's in Christ. Weil es in Christus ist. And all this negative filtering that we have. Und dieses ganze negative Filtern, was wir da immer wieder haben. Your negative filter is just the sum of all the negativity you have heard toward yourself since you were born. Bedenkt einmal, diese negativen Filter sind all die Dinge, die ihr irgendwie gehört habt, seitdem ihr geboren seid. Like my kid is so ugly. Ugh, mein Kind ist so hässlich. Then instead of slapping a kid, they slap the doctor. Das Kind schlägt den Arzt. You never heard these ugly jokes? Oh, never mind. Anyway. So we have this filter. Also wir haben diesen Filter. And it's you're dumb, you're stupid, you can't, you can never. Du bist blöd, das schaffst du nie. You're ugly. Na, wie schaust du hässlich so skinny, aus? Na, schau so mal, fat, wie dünn du bist. You're so short. Dick. Na, du bist so, so kurz, schau dir das you're an. You're so tall, how's the weather up there? Na, wie ist das Wetter da oben? I mean, all of us, we probably have hundreds of thousands of statements registered in our mind. Wahrscheinlich gibt es hunderttausende von verschiedenen Feststellungen, die über uns gemacht werden, yesterday, in Gedanken. Yesterday I came back from Postdam. Gestern kam ich zurück von der Postdam. And we came back about 9 o'clock at night, I think. Wir kamen so gegen 9 Uhr abends. My first thought was. Und mein erster Gedanke war der. I can't preach tomorrow. Morgen predigen geht nicht. It's such a negative thought. Da kam dieser negative Gedanke. I have just nothing to say. Ich hätte eigentlich nichts zu sagen. And before it was even finished, I just stopped it. Aber bevor der Gedanke zu Ende gedacht war, habe ich es gestoppt. That is a lie from hell. Das ist eine Lüge von der Hölle. I am more than able. Ich bin mehr als fähig. And God is more than able. Und Gott ist mehr als and fähig. And I will have a great message tomorrow. Und ich werde eine großartige Botschaft morgen bringen. Because God is alive. Weil Gott lebt. And He lives in me. Und er lebt in mir. And I have His word in my heart. Und ich habe sein Wort in and meinem we Herzen. We are going to have a fantastic service. Wir werden einen fantastischen Gottesdienst haben. And we had a great service in the morning. Und wir hatten heute früh einen ganz großartigen Gottesdienst. We dedicated a child. Wir haben ein Kind gesegnet. We had guests this morning. Und es waren ganze Gäste da. From the family. Von der Familie. The grandmother wept after service. Und die Oma, die hat so geweint. And by the way, one of these kids, when these kids left on Friday morning, or also auch um zu erzählen über diese Kinder, als dann diese Kinder gingen am Freitag früh. At the end of the service, we had on Thursday. Also am Donnerstag. We laid hands on them. Haben wir Hände auf sie gelegt. Anyone who could touch them, we just put our hands on them and prayed for them. Als wir auch immer einfach sie anrühren konnten, wir haben einfach die Hände aufgelegt and und haben sie gebetet. One of the 12-year-old girls. Und eines von diesen 12-jährigen Mädchen. She started crying. Fing an zu weinen. And she said, I think to Elise, no one has ever prayed for me before. Und sie sagt zu Elise, weißt du, noch nie hat irgendjemand für mich gebetet. How many kids are like that across this country? Und wie viele Kinder gibt es da im ganzen Land, die so sind und denken? I mean, that was just such an incredible experience. Und das war einfach so eine unglaubliche Erfahrung. Better than being at any baseball or football game. Also besser als jedes Baseball- oder Fußballspiel. To see somebody's life genuinely touched. Zu sehen, wie das Leben von jemandem einfach ganz echt verwandelt wird. Okay, where am I now? Negative filtering. Okay. John chapter 11. Johannes Kapitel 11. Lazarus dies. Der Lazarus stirbt. And he's in the grave 4 days now. Der ist jetzt im Grab seit 4 Tagen. Jesus comes. Jesus kommt. And he says, "Move the stone." Und er sagt, wälz den Stein weg. So they move the stone, but they say, "Lord, by now he stinks." Sie tun das, aber er sagt, schau mal her, der stinkt doch schon. So like we said last week, here comes Lazarus, and he's just like, and everybody's looking. The Lord says, "Lazarus, come forth." Alle schauen gebannt. Der Herr spricht aus, Lazarus, komm hervor. And it's like quiet. Stille. Everybody's looking toward the grave, like. Alle schauen auf das Grab. And then suddenly, here comes this mummy. Plötzlich kommt da diese Mumie. And they're just probably watching him like, what is this? Und sie glotzen und glotzen, denken, was ist das? Someone raised from the dead. Jemand von den Toten, der auferstanden ist. We've all been raised from the dead. Aber wir alle sind schon von den Toten auferweckt worden. In Christus. Geistlich gesprochen. And the Lord said, go. And loosen him. Und der Herr sagt, geh hin und wickelt ihn aus. And release him. Und setz ihn frei. And that second word, let him go. Und das zweite Wort, lass ihn jetzt gehen. Is the same word in Matthew 6:12. Das gleiche Wort wie in Matthäus Kapitel 6 Vers 12. In the Lord's Prayer. In dem Vater unser. Where it says, and forgive us our debts. Wo es da heißt. Und vergib uns unsere Schuld. Release us of our debts. Und setz uns frei von unserer Schuld. And the Lord said, untie him and release him. Und hat der Herr gesprochen, wirkelt ihn aus und setzt ihn frei. God wants to release us. Gott wird uns einfach freisetzen. But he wants to use each one of us to help release each other. Aber er möchte jeden Einzelnen dazu verwenden von uns, dass wir einander einfach freisetzen. And this is what happens in the new wineskin. Und genau das ist das, was passiert in diesem neuen Weinschläuchen. That we talked about last week. Darüber haben wir gesprochen letzte Woche. Remember, Jesus said, you can't put new wine in an old wineskin. Erinnert ihr euch daran? Jesus sagte, man kann nicht neuen Wein in alte Weinschläuche geben. People are trying to live out their Christianity in an old wineskin. Menschen versuchen, ihr Christentum in einen alten Weinschlauch auszuleben. But the new wineskin, aber der neue Weinschlauch is the Holy Spirit inside of me, ist der Heilige Geist in mir, the Spirit of grace. Der Geist der Gnade. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. That new wineskin is Christ. Der neue Weinschlauch ist Christus. His Spirit of grace. Der Geist der Gnade. That he's going to enable me. Und er wird mich befähigen. And if he's for me, und wenn er für mich ist, I can have this positive confession. Kann ich auch dieses positive Bekenntnis abgeben. I can have a proactive faith. Einen proaktiven Glauben haben. And I can bypass the negative filter. Und ich kann diese negativen Filter einfach umgehen. If I'm sober, if I'm alert, wenn ich da nüchtern und wachsam bin, if I catch myself, wenn ich mich selbst und immer wieder fasse, if I exercise myself, und ich mich darin auch übe, if I practice this, wenn ich das einfach übe und praktiziere. And this is, remember, we mentioned the three hindrances to applying knowledge. Erinnert euch daran, wir haben darüber gesprochen, drei Hindernisse, dahingehend Wissen auch anzuwenden. Information overload. Eine Überladung an Informationen. You're focusing on too much. Du konzentrierst dich auf so viele Dinge gleichzeitig. You're moving to more information. Du gehst immer weiter und immer mehr Informationen. Instead of practicing something over and over and over again. Anstatt dass du einfach etwas wirklich übst, immer wieder, bis es klappt. Number two. Punkt zwei. A negative filter. Ein negativer Filter. We have good information. Wir haben gute Informationen good bekommen. Truths. Gute Wahrheit. Principles. Prinzipien. Promises. Verheißungen. And then we say, I can't. Und dann sagen wir plötzlich, na. Geht nicht. Just like they said, Israel said before the promised land. Wie Israel direkt vor dem verheißenen Land stand und sagte, we can't. Können wir nicht. They were at the doorway. Sie waren schon direkt an der Tür. Of what God had prepared for them. Dessen, was Gott für sie vorbereitet hat. And they said, we can't. Und die sagten nur, na, geht nicht. You may have already met the person God wants you to marry. Und du hast vielleicht die Person schon getroffen, von der Gott möchte, dass du you sie may heiratest. Have had a conversation with the person. Vielleicht hast du mit der Person sogar gesprochen. And the person smiled at you. Oh, und die Person hat sogar dich angelächelt. And you just thought, they can't like me. Oh, und du hast vielleicht gedacht, na, mich können die nicht and mögen. You just kind of like walked away. Und du bist einfach weggegangen. Negative filter. Negative Filter. We have to catch these things. Wir müssen es da einfach ertappen. Since we've been talking about this, I've been catching it all the time. Und seitdem wir darüber gesprochen haben, habe ich mich da immer wieder all bei the time. Gefasst. It just keeps coming. It's like, wow, there's so much of it. Das kommt immer wieder und da gibt es so viel. And I want to catch it. Und ich möchte mich dabei cast it down fangen. And say, no, that's a lie. Nein, das ist eine Lüge. It's a lie. Eine Lüge. I'm going to preach a great message tomorrow. Ich werde morgen eine großartige Botschaft predigen. God is with me. Weil Gott bei mir ist. I'm not going to do it in myself. Ich werde das nicht in mir selbst I'm tun. Going to trust the Lord to do it. Ich werde den Herrn vertrauen, and dass er es tut. I'm going to believe that God's going to talk to people. Und ich werde einfach glauben, dass Gott zu den Menschen hier spricht. I'm going to have a fantastic day tomorrow. Ich werde einen fantastischen Tag morgen haben. Now, I want us to think of this principle of unwrapping each other. Ich möchte, dass wir mal darüber nachdenken, dieses Prinzip, einander da auszuwickeln. And helping each other. Und einander zu helfen. To be released. Dass wir uns da gegenseitig freilassen. Because God wants us to be released. Gott möchte, dass wir da freigesetzt sind. Now, can you picture a city? Kannst du dir eine Stadt vorstellen? Where somebody might teach grace. Wo jemand Gnade lehrt. And what might happen? Und stell dir mal vor, was denn da geschieht. If what I'm saying tonight was applied on a city level. Stell dir mal vor, dass das, was ich heute Abend da spreche oder lehre, eine ganze Stadt angewandt würde. Well, they did this in New York City. Das haben sie in New York gemacht. They met with the mayor. Sie trafen sich dort mit dem Bürgermeister. And they proposed a program. Und dann haben sie da ein Programm vorgeschlagen. Look, your city is like the crime capital of America. Also, Herr Bürgermeister, die Stadt ist wie die Hauptstadt des Verbrechens in Amerika. We have a solution. Aber schauen Sie, wir haben eine Lösung dafür. It's very simple. Eine ganz einfache. Change the role of the police officer. Ändere einfach die Rolle der Polizisten. What do you mean? Was meinst du damit? Well, his role is to catch a criminal. Aber seine Rolle ist, einen Verbrecher zu fassen. His role is to catch someone doing something wrong. Seine Rolle besteht darin, jemanden zu fassen, wenn er gerade etwas verkehrt macht. His role is to intimidate people, so they're afraid to do something wrong. Seine Rolle ist die, die Leute einzuschüchtern, dass sie gar nicht erst was Böses tun. But it doesn't work. Aber es funktioniert hier nicht. It just produces more crime. Aber es bringt ja nur immer mehr Verbrechen hervor. So they changed the role. Also haben sie da die Regeln geändert. And they said, your role is no longer primarily to catch a criminal. Und haben gesagt, deine Rolle besteht nicht mehr darin, jetzt einen Verbrecher zu fassen. Your primary role vorrangig, deine vorrangige Rolle ist die, is to love the community. Einfach diese Gemeinschaft hier zu lieben. So these cops went out and did that. Und das haben die Polizisten gemacht. They saw some kids playing basketball. Vielleicht haben sie ein paar Kinder gesehen, wie sie Basketball spielten. Hey kids, come here. Hey Jungs, kommt mal her. We didn't do nothing wrong, man. Wir haben didn't nichts do gemacht. Wrong. Wir haben nichts I don't gemacht. Got no drugs on me, man. Hey. Hier, ne. No. Just let me see your basketball. Darf man den Basketball sehen? You gonna give it back? Gibst du ihn wieder? Give me the basketball. Komm, gib mir eben mal her. Can you do this? Schau mal, was da passiert. Hier, kannst du es auch? Watch this. Watch this shot now. Swish. Wow. Wow. I didn't know a cop could do that. Wusste nicht, dass ein Polizist das kann. Well, I used to play first string for UCLA. Schau mal da. Wow. Wow. Let me show you something else. Zeig dir noch was. And they started going into the homes. Und sie fingen sie an, da auch Zugang zu finden. They became friends with Familien. With the community. Und sie wurden Freunde. Now this was their primary role. Und das war ihre vorrangige Rolle. You know what happened? Wisst ihr, was geschah? The community united behind the police officers. Und diese ganze Stadt, sie hat sich einfach vereint hinter diesen Polizeibeamten. And the people who were doing the wrong, und die Menschen, die das Verkehrte taten, das were now afraid of the community. Hatten nun Angst vor der Gesellschaft. So they started disappearing. Also fingen sie an, einfach wegzugehen. Now when I was a kid, als ich ein Jugendlicher war, my dad and mom, we used to drive to New York. Sind wir mit meinen Eltern immer durch New York gefahren. Lock the doors. Türen especially at the red lights. Versperren. Schaut mal da, bei der Ampel. You never know what's going to happen. Man weiß ja nicht, was da passiert. Especially if you drive through Harlem. Insbesondere, wenn du durch Harlem fährst. Well, today, one of Jill Woolley, who used to be in our church, heute ist es so, dass die Jill Woolley, die früher mal bei uns in der Gemeinde she war, lives in Harlem. In Harlem lebt. And she said, she can come home anytime at night. Sie kann zu jeder Zeit nach Hause kommen. And not have any fear that anything is going to happen to her. Und nicht die geringste Angst zu haben, dass irgendwas passieren könnte. In New York City. In New York, in der Stadt. In Harlem. Mitten in der Stadt in Harlem. At 2 o'clock in the morning. 2 Uhr früh kann sie nach Hause kommen, kein Problem. How many churches live like this? Wie viele Gemeinden leben so? The police officer's role was now to release the community. Dass die Rolle des Polizisten jetzt die ist, einfach die Gemeinschaft freizusetzen. This comes right out of the Bible. Das kommt direkt aus der Bibel. This is what God has called us to do. Das hat Gott uns berufen. To release each other. Einander freizusetzen. To not police one another. Nicht mehr länger Polizisten zu sein. As far as the law. Was das Gesetz betrifft. The Bible says we're not under the law. Denn wir sind ja nicht unter dem Gesetz. But now we're under grace. Sondern wir sind unter Gnade. In Romans chapter 6. In Römer Kapitel 6. We're not under the law. Wir sind nicht unter dem God Gesetz. God is not policing us. Gott ist nicht ein Polizist für uns. Psalm 139 verse 17. Psalm 139 Vers 17. God's thoughts toward us. Gottes Gedanken uns gegenüber. His positive, loving, compassionate thoughts. Seine positiven, liebenden und mitfühlenden Gedanken are more than can be numbered. Sind mehr, als sie gezählt werden können. It says they are more than the grains of sand on the sea. Es sind mehr als der Sand am Strand des Meeres. This is how God thinks of us. So denkt Gott über uns. And yet, und doch, we live in an old wineskin, leben wir in unserem alten Weinschlauch with negative filtering, mit negativen Filtern. Even when we hear the most magnificent promise from God, selbst wenn wir die wunderschönsten Verheißungen von Gott hören, for we know, denn wir wissen, that all things work to the good, dass alle Dinge zum Guten wirken for those who love God, für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Und die berufen sind nach seinem Vorsatz. Do you believe that? Glaubst du das? Yes. Ja. But I don't know if I love God. Aber ich weiß ja nicht, ob ich Gott liebe. I don't know if it applies to me. Ich weiß nicht, ob es sich auf mich anwenden lässt. Well, the point is that God loves you. Der Punkt ist doch, dass Gott dich liebt. Do you love God loving you? Magst du das und liebst du, dass das Gott dich liebt? Of course. Na, natürlich. Then you love God. Dann liebst du Gott. If you love God's love, you love God. Wenn du Gottes Liebe liebst, dann liebst du Gott. Don't get so introspective. Schaut euch zu sehr in dich hinein. All things are gonna work to the good. Alle Dinge werden zum Guten wirken. But we filter it right out. Aber wir tun es gleich herausfiltern. And all the promises, all the thoughts that God has toward us. All die Verheißungen, seine Gedanken uns gegenüber. We negate one after the other. Wir verneinen einen nach dem anderen, No, not for me, not for me. Das kann nicht für mich sein. This has to stop. Und das muss stoppen. We have to be different than the world out there. Wir müssen anders sein als die Welt draußen. We have to bypass the negative filter. Wir müssen diesen negativen Filter einfach umgehen können. We have to be people with a proactive faith. Wir müssen Menschen sein mit einem proaktiven Glauben. Have some courage. Habt einfach Mut. And step out in faith. Und macht einen Schritt heraus im Glauben. And say, God is for me. Gott ist für mich. And that is a lie. Und das, was ich da gerade gehört habe, ist eine Lüge. I want to show you some slides, but before I do, I want to tell you a story. Ich möchte eine Geschichte erzählen. I was in California in 2006. 2006 war ich in Kalifornien. I went on sabbatical with Mary. Ich habe da eine Sabbatzeit genommen mit der Mary. Took 5 weeks and went and was walking on the beaches of California. Haben uns 5 Wochen Zeit genommen einfach und sind ein bisschen auch spazieren gegangen an den Stränden. Grew my hair long. Haare lang wachsen lassen. I dyed it blonde. Habe es blond gefärbt. Contacts that made my eyes blue. Und Kontaktlinsen, die meine Augen blau machen. Did some push-ups and looked like a bodybuilder. And dann ausgeschaut, ein bisschen da Liegestütz gemacht. We just walked Bodybuilder. The beaches every day and had a good Jeden time. Tag einfach am Strand und haben einfach nur Spaß gehabt. And then we would go church hopping, you know, und on the weekends. Sind wir von einer Gemeinde zur anderen einfach hin. All these great churches. We had a blast. Und diese großartigen Gemeinden, wir haben einfach and riesen Spaß I also gehabt. I also bought a bow. Und ich habe mir dann auch einen Bogen gekauft. A compound bow for shooting. Also einen speziellen Bogen, den man zusammensetzen kann. So I went to the club. I looked in a telephone book and I found an archery club. Und ich habe im Telefonbuch nachgeschaut und ich fand dann eben auch einen Bogenclub. So I'm at this club. Und da bin ich in diesem Club. And 20 meters away there's a target about the size of a tennis ball. Und 20 Meter von mir entfernt ist da ein Ziel und es hat die Größe etwa eines Tennisballs. And I was shooting at this target. Und dann ziele ich dann und schieße eben auf dieses Ziel. Actually more difficult to hit than I thought. Und es war sehr viel schwieriger zu treffen, als ich dachte. Now, to the left of me, aber links von mir, there was this boy, da war dieser Junge, about 15 years old, vielleicht so 15 Jahre alt, 14 years old. Vielleicht 14. And he was not shooting at a tennis ball. Und der hat aber nicht auf einen Tennisball gezielt. He was shooting at raisins. Also er hat da Rosinen geschossen. And he was hitting them every time. Und er traf sie jedes Mal. And I just stood there and went, "What the heck is this?" Und ich stand da und denk, was ist das? My jaw was dropped as also I watched Kinnlade him hit raisin after raisin hier einfach runter, after raisin. Wie ich das sah, wie er eine Rosine nach der anderen trifft. And the owner was standing next to me watching. Und der Eigentümer von dem Club stand neben mir. And he said to me. Und sagte mir, that kid's pretty good, huh? Der Junge ist gut, ne? I said, he sure is. Ja, na, der ist tatsächlich he said, gut. Well, he's the world champion in the junior division. Er ist Weltmeister im Jugendbereich. I said, wow, standing right next to me. Und er stand direkt neben mir. So I said, wow. Hey kid. Hey, junger Mann. You want to give an old man some tips? Willst du einem alten Mann ein paar Tipps geben? And it's like 15-year-old kid, you know, he's standing there. He says, da ist dieser 15-Jährige, steht neben mir. He says, sure. Sagt sicher, klar. I gave you 3 tips. Ich gebe dir 3 Tipps. Number one. Punkt 1. And this is what I'm going to give to you today. Und das sind die Tipps, die ich dir heute geben möchte. Number one. Punkt 1. 40%, he said, of what you do. 40% von dem, was du tun musst. Is just relax. Ist einfach nur entspannen. Just relax. Einfach entspannen. Breathe in, breathe out. Einatmen, ausatmen. Make sure your shoulders are down. Just relax. Und sei sicher, dass deine Schultern auch gesenkt sind, locker, entspannt. Relax. Entspannt. Are you relaxed? I'm relaxed. Bist du entspannt? Number two. Punkt 2. Be absolutely confident. Sei dir absolut zuversichtlich. You're going to hit your mark. Dass du das Ziel treffen wirst. Don't think anything else. Denke nichts anderes. Just think. Nur I'm going to hit that mark. Ich werde das Ziel treffen. So, that's the other 40%. Das sind die anderen 40%. I will hit that mark. Ich werde das Ziel treffen. I will hit that mark. Das Ziel treffen. I will hit that mark. Ich werde es treffen. I will hit that mark. Genau das Ziel, ich werde es treffen. So, that's the other 40%. Das sind die anderen 40%. I said the 20%. Und jetzt 20% is practice. Ist einfach üben. He said, but the big job is relax. Also die größte Aufgabe ist einfach entspannen. And be confident. Und zuversichtlich zu sein. About a year later, ein Jahr später, I am back in Vienna. War ich in Wien zurück. And I go with Eric Unterholzer. I'll show you some pictures now. Mit dem Eric Unterholzer. To Reichenau. Da bin ich öfters in Reichenau. And there's an archery club there. Und auch dort gibt es einen Bogenclub. And you can go through the forest and you shoot at different targets. Und so kannst du durch den Wald gehen und kannst auf verschiedene Ziele zielen. There's about 30 different targets. Und da gibt es 30 verschiedene Schussbahnen. It would take you about 10 hours to shoot 3 arrows at each target. Und das braucht dir vielleicht 10 Stunden, um bei jedem Ziel 3 Pfeile abzuschießen. This is one of the targets. Das ist eines dieser Ziele. That target is 60 meters away. Dieses Ziel ist etwa 60 Meter entfernt. And Eric is getting ready to shoot at it. Und der Erik bereitet sich gerade vor, darauf zu zielen. Next slide. I'm getting ready to shoot at it. Und da tue ich mich gerade vorbereiten. 60 meters away. 10, 60 Meter. Relax. Entspannen. You can hit this thing. You will hit this thing. Das trifft so. Thing. Next picture. From 5 arrows. Von 5 Pfeilen. One of them bullseye. Einer direkt in der Mitte. 60 meters away. 60 Meter Entfernung. You can only see the target with binoculars. Du kannst da das Ziel eigentlich nur sehen, wenn du ein Fernrohr hast. To see where the arrow went. Aber schau mal, wo da Excellent. Die Pfeile reingegangen sind. That was my arrow. Schau, da ist er. I was very happy. War sehr glücklich. And you know what? Eric was even more happy than I was. Und der Eric war sogar noch fröhlicher darüber. He was looking through the binoculars. Der schaute durch das Fernrohr. And he went, Bullseye! Sagt, hey, Bullseye! Mit dem Schwarzen. He was jumping around, Bullseye! Mittendrin, I said, is it really? He said, Bullseye! Wirklich, mittendrin? Ja. Well, the next time we went. Beim nächsten Mal, als wir da gingen. We went again, and. In der Wiedergang. Und schaut mal da. This is the 14-time Austrian archery champion. Und das ist der 14-malige Meister im Bogenschießen von Österreich. His name is Sepp. Sein Name ist Sam. And he's one of the chairman of this club. Und er ist einer der Vorsitzenden von diesem Club. So he joined us. Er ist mit uns mitgegangen. And as we would shoot, he would always shoot from further back. Und während wir da am Schießen waren, hat er von weit jetzt hinten. It was a little bit embarrassing. Das war ein bisschen beschämend. Like you were being treated like a child. Das war so ein bisschen, als wenn du wie ein Kind bist. So I said, how come you shoot from back there and I got to shoot from up here? Und ich fragte ihn, bitte, wie kommt es, dass du von dort hinten schießt und ich von hier vorne schießen muss? He says, well, I don't know if you can hit the target. Er sagte, naja, ich weiß ja nicht, ob du triffst. I said, okay, look, make a deal. You shoot first. Er macht ja da mit dir einen Handel. Du schießt zuerst auf das nächste Ziel. And I'm going to hit your arrow. Und ich werde deinen Pfeil treffen. He said, are you Robin Hood? Mr. Robin Hood. I said, you shoot first. Und du schießt zuerst. And I'm going to hit your arrow. Und ich werde deinen Pfeil treffen. So he shot at this deer, this rubber gummy deer. Und da gab es einen Gummihirschen. He says, go ahead. Auf geht's, du zuerst. Don't show the picture yet. And so this is him right here. Da ist er. So he said, you go. Nun bist du dran. I said, fine. Okay. Remember what the kid said. Erinnert dich dran, was der Junge gesagt hat. Just relax. Entspannen. I took 3 really deep breaths. Ich habe 3-mal tief Atem gezogen. Then I said to myself. Und dann habe ich mir gesagt. Now this Austrian. Is going to see Österreicher, what an American can do. Zeigen, was ein Amerikaner kann. I said, come on, baby. And I just went back. Auf geht's, baby. Come on, click, click, click, click. Click. Watch the next shot. Schau mal. My arrow hits his arrow. Mein Pfeil trifft seinen Pfeil. And when we get to the target, we could hear it. Und als er zum Ziel kam, konnte was hören. Because of this shot, wegen diesem Schuss, they accepted me into the club. haben mich aufgenommen in diesen Club. There are only 25 people in this club. It's a closed club. Da sind nur 25 Leute in diesem Club drin. And he told the chairman of the board, this American kid can really shoot. Er hat dem Vorsitzenden gesagt, also dieser Amerikaner, der kann wirklich schießen. Schau mal. Is there any more pictures? I think that's das the last Kreuz one. Oben. Oh, yeah, all right. Can we start in our culture here, start to unwrap one another? Können wir in unserer Kultur hier beginnen, einander auszuwickeln? Do you know who you are? Weißt du, wer du bist? I'll bet 90%, over 90% of us have no idea who we really are called to be. Ich glaube, dass über 90% von uns nicht wissen, wozu wir wirklich we berufen know sind. That we're sons and daughters of God. Wir wissen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. But what has he called me to do? Aber wozu hat er mich berufen? We will never find that out. Wir werden das nie herausfinden. If we are thinking negatively. Wenn wir dann negativ denken. We will never enter the promised land. Wir werden dann nie in das verheißene Land eingehen. And that promised land is God's perfect will for your life. Und dieses verheißene Land ist Gottes vollkommener Wille für mein Leben. Can we help unwrap each other? Können wir helfen, einander auszuwickeln and release each other? Und einander freizusetzen? Can we speak words like, look, just relax? Können wir solche Worte einfach zueinander sprechen? Hey, you're too tense, man. Entspann dich. Your Christianity is too intense. Just relax. Entspann dich. You know, I mean, you miss service. All right, just forget about it. All right. Also, aber ich war doch im Gottesdienst nicht da. I mean, all right, you screwed up. Okay, nobody's looking. Dinge sind ein bisschen verdreht. Keiner schaut, doch schau, komm, there's a person who doesn't come to church. Da gibt's eine Person, die kommt nicht in die because Gemeinde. He thinks every single person knows what he did wrong. Weil diese Person denkt, dass jede Person hier weiß, was diese Person said, verkehrt gemacht hat. It's in your head. Das spielt sich in deinem Kopf ab. Nobody knows. Es gibt niemanden, nobody. Der das weiß. Niemand. You're just living in this fantasy. Du lebst in dieser Fantasiewelt. Now they all know. They all know. Alles. They're talking about me. Die reden auch schon über mich. This is not a crazy person. Und das ist keine verrückte Person. This is a very sober person. Und das ist eine sehr nüchterne Person. Who's thinking like this? Die aber so denkt. He's being destroyed by negative filters. Zerstört von negativen Filtern. By negative thoughts. Negativen Gedanken. Can we encourage each other? Können wir einander ermutigen? Look. Schau just mal. Relax. Entspann dich. Relax. We all make mistakes. Just relax. Take a few deep breaths. Okay. Tiefen Atem. Let's laugh about something. Und lachen wir ein bisschen. Look, be confident. Sei zuversichtlich. Because God is the one who does it. Weil er Gott derjenige ist, der das tut. It's going to work out. Don't worry about it. Das wird schon funktionieren. Schau. God is going to do it. Watch this. God is going to do it. Schau. And the rest is just simple repetition. Und der Rest ist einfach nur Wiederholung. Just repetition. Wiederholung. That's the easy part. That's the little part. Und das ist der leichte Teil. The big part is just relax. Der große Teil ist entspannen. Hebrews chapter 4. Hebräer Kapitel 4. Enter into God's rest. Tretet ein in Gottes Ruhe. Nobody's chasing you. Niemand jagt dich da. God's not policing you. Gott ist da nicht ein Polizist, der hinter dir her ist. He loves us. Er liebt uns ja. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you today. Ich danke dir heute. For all you've got planned for us. Für all die Dinge, die du für uns geplant hast. If you could describe what heaven was like to us, wenn du uns beschreiben könntest, wie der Himmel ist, we would laugh. Wir würden einfach lachen. Because no eye has seen, denn kein Auge hat gesehen, no ear has heard, kein Ohr gehört, has not even entered the mind of a person. Ist nicht einmal in den Sinn einer Person gekommen. What you have prepared for us. Was du für uns bereitet hast. 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. 1. Korinther Kapitel 2 Vers 9. Lord, we don't want to fail your grace. Herr, wir wollen gegenüber deiner Gnade nicht versagen. We want to walk by faith. Nehmen wir einfach im Glauben wandeln. A courageous, confident faith. Ein mutiger, ein zuversichtlicher Glaube. That rests in you. Der in dir ruht. Maybe there's someone here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. You've never received Christ. Und du hast Christus noch nie empfangen. You don't know that God loves you. You've never sensed it in your heart. Du weißt es gar nicht, dass Gott dich so sehr liebt. Du hast noch nicht in deinem Herzen gespürt. You've never given your heart to God. Auch dein Herz noch nie Gott gegeben. Would you pray with me tonight? Willst du heute mit mir beten? Just give him your heart. gib ihm dein Herz. Invite him into your life. Lad ihn ein in dein Leben. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Father in heaven. Vater im Himmel. Or God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Speak to me. Sprich zu mir. If you're there. Wenn du da bist. Show yourself to me. Zeig dich mir. Release me of my debts. Mich frei von meinen Schulden. And release me. Und setz mich frei. Into your plan for my life. Hinein in deinen Plan für mein Leben. I pray tonight. Darum bitte ich dich heute Abend. And for the church. Und für die Gemeinde. Father, we want everything you've prepared for us. Vater, wir möchten alles, was du für uns bereitet hast. Strengthen us. Stärke uns. To believe your promises. Dass wir deinen Verheißungen glauben. Help us to bypass all the negativity that's been placed in our minds. Hilf uns einfach, diese ganze Negativität, die in unseren Verstand da hineinprojiziert wird, die einfach zu umgehen. Call it what it is. Und es einfach so zu benennen, wie es ist. That's a lie. Das ist eine Lüge. That's a lie. Da ist sie, diese Lüge. That's not true. I can do this through das ist nicht wahr. Ich kann alles durch dich tun, Herr. God strengthens me. Denn Gott stärkt mich. And we just commit all this to you. Und wir geben das alles dir hin. We want to be a great church. Wir wollen eine großartige Gemeinde sein. Because you are a great God. Weil du ein großartiger Gott bist. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thanks for listening. Dankeschön fürs Zuhören.